yourself, 'cause Reggie is another man. Lively up yourself and don't say no. Lively up yourself, 'cause I said so. You rock so, you rock so. Never a deep before. You dance so, you dance so. Lively up yourself, daddy said so. Lively up yourself, and don't be no drag. Lively up yourself, 'cause Reggie is another bag. Lively up yourself. That I don't know. I'm trying to wonder why you act so. Okay, ich stelle euch mal die Band vor. Das ist zuerst mal die Lufthansa Rowdy, das wäre die Anlage, danke. Chor. Die Gabi. Von Lufthansa Family, der Werner Rau. Die Jutta, danke. An den Keyboards und vor allen Dingen an der B3, lange nicht mehr gehört. Bernd Schönhofen von Cartoon. An den Percussions ohne Kompromisse, Herb Lauer. Am Schlagzeug sitzt jemand, über den freuen wir uns ganz besonders. Albrecht Zehan von Mulo. Yeah. am Bass. Ich weiß nicht, wie er heißt. Entschuldigung. Der Abby am Bass. Und der Initiator des Abends, der Benno. Hey, Bob Benno Bender. You rock so, you rock so. I don't believe you.